Erster früh am ersten Wochentag kamen die Frauen mit den vorbereiteten Gewürzen zum Grab. Zweiter, sie fanden jedoch, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Dritter, als sie hineingingen, fanden sie Jesu Leichnam nicht. Vierter, während sie sich darüber wunderten, standen plötzlich zwei Männer in leuchtenden Kleidern bei ihnen. Fünfter, da sie aber Furcht bekamen und zu Boden blickten, fragten die Männer sie, warum sucht ihr den Liebenden bei den Toten? Sechster, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Erinnert euch, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Siebter, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert, gekreuzigt und am dritten Tag auferweckt werden muss. Acht. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Neunter, sie kehrten vom Grab zurück und erzählten alles den 11 Jüngern und allen anderen. Zehnter, das waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus. Auch die anderen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln. Elfter, doch diese Worte kamen ihnen wie ein Märchen vor, deshalb glaubten sie den Frauen nicht. Zwölfter, Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er bückte sich und sah nur die Leinentücher. Dann ging er nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. 13. Am selben Tag gingen zwei von ihnen in ein Dorf namens Emmaus, das etwa 12 Kilometer von Jerusalem entfernt war. 14. Und sie sprachen miteinander über all diese Ereignisse. 15. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. 16. Aber ihre Augen waren so, dass sie ihn nicht erkannten. 17. Er fragte sie, worüber sprecht ihr auf eurem Weg? Sie blieben traurig stehen. 18. Einer von ihnen, namens Kleopas, antwortete ihm, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 19. Er fragte, was denn? Sie sagten ihm, es geht um Jesus von Nazareth, der ein mächtiger Prophet war, sowohl in seinen Taten als auch in seinen Worten vor Gott und dem ganzen Volk. 20. Und wie unsere Hohenpriester und Führer ihn zum Tod verurteilt und gekreuzigt haben. 21. Wir hatten gehofft, dass er derjenige sei, der Israel befreien würde. Und heute ist schon der dritte Tag, seit all das passiert ist. 22. Außerdem haben uns einige Frauen aus unserer Gruppe sehr überrascht, die früh am Morgen zum Grab gingen. 23. Sie fanden seinen Leichnam nicht und kamen zurück, um zu erzählen, dass sie Engel gesehen hatten, die sagten, er lebe. 24. Danach gingen auch einige unserer Männer zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten, aber Jesus selbst sahen sie nicht. 25. Da sagte er zu ihnen, ihr seid so unvernünftig und euer Herz glaubt nur schwer alles, was die Propheten gesagt haben. 26. Musste der Christus nicht leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen. 27. Und er begann bei Mose und allen Propheten und erklärte ihnen aus allen Schriften, was über ihn geschrieben stand. 28. Als sie sich dem Dorf näherten, wohin sie gehen wollten, tat er so, als ob er weitergehen wollte. 29. Aber sie baten ihn dringend, bleib bei uns, denn es wird Abend und der Tag ist schon fast vorbei. Da ging er hinein, um bei ihnen zu bleiben. 30. Als er mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, sprach ein Dankgebet, brach es und gab es ihnen. 31. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Moment verschwand er vor ihren Augen. 32. Und sie sagten zueinander, hat unser Herz nicht gebrannt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schriften erklärte? 33. Sie standen sofort auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger und ihre Begleiter versammelt. 34. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und Simon erschienen. 35. Und die beiden erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie sie ihn beim Brotbrechen erkannt hatten. 36. Während sie noch darüber sprachen, stand Jesus plötzlich mitten unter ihnen. 37. Sie erschraken und dachten in ihrer Angst, sie sehen einen Geist. 38. Er aber sagte zu ihnen, warum seid ihr so erschrocken und warum kommen Zweifel in eure Herzen? 39. Seht meine Hände und meine Füße an, denn ich bin es selbst, fasst mich an und seht, ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr es bei mir seht. 40. Nachdem er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 41. Weil sie aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich wunderten, fragte er sie, habt ihr hier etwas zu essen? 42. Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. 43. Und er nahm es und aß es vor ihren Augen. 44. Er sagte zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles geschehen, was im Gesetz des Mose und in den Psalmen über mich geschrieben steht. 45. Danach öffnete er ihren Verstand, damit sie die Schriften verstehen konnten, und sagte zu ihnen, 46. So steht es geschrieben, der Christus muss leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. 47. Und in seinem Namen soll allen Völkern, beginnend in Jerusalem, verkündet werden, dass sie umkehren sollen, damit ihre Sünden vergeben werden. 48. Ihr seid Zeugen dafür. 49. Und ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. Bleibt aber in dieser Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. 50. Dann führte er sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien, hob seine Hände und segnete sie. 51. Während er sie segnete, trennte er sich von ihnen. 52. Und sie kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. 53. Und sie waren ständig im Tempel und lobten Gott.